fragst du mich, wie geht es dir? Und ich sag dir nicht besonders gut. Ich hab hier nichts zu tun, außer mich tags auszuruhen. Die Langeweile reizt mich bis aufs Blut. Bis aufs Blut. Deutscher Himmel, ich vermiss dich, du bist mir wichtig, das hätte ich nie gedacht. Ständig Sonnenschein bringt mich nur zum Wein, einst hab ich so viel gelacht. Deutscher Himmel, ich vermiss dich, oh, ich verbiss mich zum kühlen Regen im Mai und grauen Wolken im Juni und Hagelstürmen im Juli, so muss es sein. Zahlen fürs Bräunen jeden Preis. Auf dem Sandstrand garen sie im Schweiß. Ich bin so braun wie Kot und fühl mich innerlich halb tot. Ich weiß, dass die Geduldschnur bald zerreißt. Bald zerreißt. Deutscher Himmel, ich vermiss dich, du bist mir wichtig. Ständig Sonnenschein bringt mich nur zum Wein. Einst hab ich so viel gelacht. Deutscher Himmel, ich vermiss dich, oh, ich verbiss mich zum kühlen Regen im Mai und grauen Wolken im Juni und Hagelstürmen im Juli. So muss es sein, ja, so muss es sein. Deutscher Himmel, ich vermiss dich. Sonnenschein bringt mich nur zum Wein. Einst hab ich so viel gelacht. Deutscher Himmel, ich vermiss dich, oh, ich verbiss mich zum kühlen Regen im Mai und grauen Wolken im Juni und Hagelstürmen im Juli. So muss es sein, ja, so muss es sein.